Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, Krähennest, Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen hier, heute mit Bernd Pirat und Thomas Küppers. Thomas Küppers ist Sozialpirat, Koordinator der Sozialpiraten und möchte heute mit uns über ein Mammelereignis nächste Woche Dienstag sprechen und es kurz vorstellen. Hallo Thomas, sag doch mal bitte kurz, wer du bist. Ja, hallo. Ich bin der Thomas Küppers, 36 Jahre, jung, aus NRW, bin Sozialpirat und arbeite in der chemischen Industrie. So, und die Sozialpiraten machen sich jetzt auf, das Rentensystem zu ändern. Darüber wollt ihr sprechen, oder? Genau, richtig. Wir wollen mal zeigen, was wir in den letzten Jahren erarbeitet haben bei den Sozialpiraten. Und zwar, wir arbeiten schon seit mehreren Jahren zum Thema Altersarmut. Nicht nur wir. Es gibt in NRW noch weitere politische Arbeitsgemeinschaften, unter anderem die AG Demografischer Wandel und den Arbeitskreis Altersarmut und Rentenpolitik. Und da das Thema Altersarmut gerade in den Medien stark behandelt wird, und zwar beruht das darauf, dass es einen Bericht vom Deutschen Gewerkschaftsbund vorletzte Woche Freitag gab, der dort veröffentlicht worden ist, der zeigt, dass ein Drittel der heutigen Arbeitnehmer später nicht genug Rente nicht genug Rente herausbekommen und deswegen akut von der Altersarmut betroffen sein könnten. Und dann ist am Sonntag darauf die Frau von der Leyen mit ähnlichen Zahlen in der Presse aufgetaucht und auch in einem Modell, wie sie sich vorstellt, wie man die Altersarmut bekämpfen könnte. In der Woche darauf hat zum Beispiel die Piratenpartei nochmal darauf hingewiesen, dass das Modell von Frau von der Leyen, 850 Euro Grundrente zu verlangen, so in die richtige Richtung geht, aber wir eigentlich eher ein Grundeinkommen anstreben. Und jetzt geht es konkret darum, unsere Inhalte zu präsentieren. Wir haben das so veranstaltet, dass es nicht darum gehen soll, die Inhalte der Sozialpiraten zu darzustellen, sondern auch von den anderen Arbeitsgemeinschaften. Ich habe jetzt schon die Zusage vom Arbeitskreis Altersarmut und Rentenpolitik, da wird die Frau Dr. Inge Schmidt-Bartel wird anwesend sein im Mumble und da über den Stand der Entwicklung bei denen berichten. Der Arbeitskreis Altersarmut und Rentenpolitik NRW. Da sind sehr viele Leute dran, die vor kurzem in unsere Partei gekommen sind, die davor in der Rentnerpartei drin waren. Und ja, die haben natürlich da schon einen sehr großen Wissensstand. Unter anderem, ich hoffe, dass auch der ein oder andere von der AG Demografischer Wandel, zum Beispiel der Artwin, vorbeikommt und dort ein bisschen drüber berichtet, was dort der Stand ist. Ansonsten, ich bin jetzt seit vor kurzem auch in diese AG eingetreten, kann ich dazu auch was erzählen. Wir haben den Michael Ebner und den Olaf Wegner, die werden über den Sozialstaat 3.0 berichten. Natürlich auch kann der Olaf natürlich aus der Tagespolitik da noch ein bisschen berichten. Ja, und wir hoffen, dass sich noch ein paar andere AGs und AKs, die in diesem Bereich tätig sind, einbringen werden. Und vielleicht, ich glaube es nicht, dass wir es bis dahin schon haben. Es gibt eine kleine Anfrage vom AK Arbeit und Soziales hier in NRW an die Landesregierung, die sich dazu mal äußern sollte, wie es denn da um die Zahlen bestimmt ist und was da für Vorbereitungen getroffen sind. Nur mal so ein kleines Beispiel zu nennen. In Niedersachsen und in Bremen ist halt herausgekommen, da hat der Bund der Steuerzahler offengelegt, dass die Pensionsansprüche, also da geht es nicht um Rente, sondern um Pension, Ansprüche der Beamten, eine große Belastung des Haushaltes darstellen sollen, wenn der demografische Wandel eintritt, also sprich so ab 2025 ungefähr herum. Und ja, das steht alles in dieses Thema mit rein, Altersarmut. Und da wollen wir mal ganz global drüber diskutieren. Wir haben an die Servicegruppe Presse eine Pressemitteilung beauftragt, dass sie dieses Treffen mal publik macht. Da wollen wir mal schauen, was dabei herauskommt. Und vielleicht wird der ein oder andere Journalist dabei sein. Und ich finde, das ist eine ganz gute Aktion, um mal zu zeigen, dass die Piratenpartei konkret an Inhalten arbeitet. Ja, das war jetzt sehr viel Information gebündelt. Ich möchte da kurz anmerken, wer sich für unsere Neumitglieder aus der Rentenpartei interessiert. Da gibt es auch einen Podcast bei uns auf dem Krähennest, da könnt ihr euch das anhören. Da haben wir mit der Inge schon mal gesprochen, weil ich persönlich finde, dass es ein sehr spannendes Thema ist. Mir blieb noch die Frage, wir hatten im kurzen Vorgespräch, hattest du gesagt, dass es halt nicht nur um AGs und AKs geht, sondern dass, wenn ich jetzt zum Beispiel hier aus meiner Schublade, wo ich ja ganz viele super Ideen habe, jetzt das Nonplusultra rausziehe, um die Rente zu retten, könnte ich an dem Tag auch kommen und sagen, immer Leute, ich habe hier was. Stimmt das oder? Natürlich. Also genau dafür ist das gedacht, dass sich jeder partizipieren kann. Ne? Ich habe jetzt ein bisschen viel über AGs und AKs geredet, weil die mir jetzt gerade in meinem Kopf herumfliegen. Aber jeder, der was zu diesem Thema macht, der ist herzlich eingeladen. Natürlich. Wollt ihr euch denn da dann untereinander abstimmen oder geht das einfach nur, die ganze Sache vorzustellen, dann hinterher ins Liquid Feedback gehen und dann auf dem BPD hier in Bochum besprochen werden soll? Oder wie gesagt, vorstellen oder wollt ihr euch da einigen, darüber reden oder vielleicht gemeinsame Sachen schreiben? Was ist das so dieses genaue Ziel dieses Termins? Also als erstes mal zu zeigen, dass wir konkrete Konzepte haben. Also zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist ein perfektes Mittel, um die Altersarmut halt aufzuhalten. Und da muss man auch mal drüber reden, wie denn das in einem Beispiel, zum Beispiel vom Sozialstaat 3.0 Modell, funktioniert. Ne? Also da würde ich jetzt mal keine Inhalte hervorrufen. Ich kann das jetzt hier noch eine halbe Stunde ausführen, wie das funktioniert. Das geht auch ganz sehr schnell. Aber das will ich mal für diesen Podcast, für diese Diskussionsveranstaltung lassen. Dann gibt es auch, was ganz wichtig ist, die Inge wird uns einfach Ansatzpunkte zeigen, ja, wo in welche Richtung sie überlegt haben über die letzten Jahre. Und dann kann man halt zum Beispiel auch aus AG demografischer Wandel berichten, die halt das Problem nochmal genau analysiert haben. Und was mir auch ganz wichtig ist, wir Piraten, ich glaube nicht, dass es so viel Uneinigkeit darüber geben wird. Es gibt konkrete Richtungen, wie das Ganze läuft. Und ich glaube, dass wir dort sehr umfassend vermitteln können, was die Piratenpartei eigentlich vorhat. Wir Piraten bauen ja auch in unserer Partei, gerade in unserer Partei, das habt ihr am Wochenende zum Beispiel die Flauschkon gezeigt, da bauen wir halt unsere Vision für die Zukunft der deutschen Gesellschaft, auch der europäischen Gesellschaft bauen wir zusammen, ja, in unserer Partei schon mal im Kleinen und die wollen wir jetzt auch nach außen tragen. Welche Vision haben wir? Wie wollen wir miteinander leben in der Zukunft? Und wie wollen wir die Fragen schon im Vorhinaus angehen, die uns dann auf uns zukommen werden? Also sprich die Probleme, ne? Wie der demografische Wandel. Und das ist das Ziel dieser Veranstaltung, zu zeigen, dass wir daran arbeiten und wie der Arbeitsstand ist und dass wir schon eine konkrete Vision haben, wie wir diese Probleme angehen können. Natürlich ist nicht jedes Modell davon schon beschlossen worden, aber es gibt ja schon große Tendenzen und wir haben ja auch schon im Grundsatzprogramm zur Sozialpolitik konkrete Beschlüsse gefasst. Ah, ja, ich möchte jetzt doch noch einmal das mit dem kritischen Journalismus machen und mal eine doofe Frage stellen. Immer wenn irgendwo ein Politiker um die Ecke geschossen kommt und sagt, wir retten alle, wir machen die Rente heil, wir machen die Krankenkassen heil und, kommt von irgendwo ein anderer her und fragt, und was kostet das? Können wir uns das leisten? Deswegen die kritische Frage, habt ihr euch mal mit den Finanzpiraten, den Geldpiraten darüber kurz geschlossen schon? Ja, also wir sind sehr stark vernetzt, zum Beispiel mit den Wirtschaftspiraten. Wir haben ja zum Beispiel bei den Sozialpiraten diverse Projektgruppen angestoßen, sind so kleine Arbeitsgruppen. Und in diesen Arbeitsgruppen sind zum Beispiel viele Leute aus dem wirtschaftspolitischen Umfeld rum, die uns dort beraten, die uns Tipps geben. Wir haben auch in den Reihen der Sozialpiraten, das ist alles nicht so festgelegt, es gibt nicht so Sozialpolitik, sondern Darf ich mal ganz ein. kurz dazwischen? Ja. Könntest du ein bisschen lauter sprechen oder dein Mikro ein bisschen anders rücken? Du klingst gerade ein bisschen komisch. Ja? Okay. Jetzt besser? Nö, jetzt wirst du metallischer. Hör dich sauber. Du musst da auch sauber reinkommen. Nee, jetzt bist du ganz dumpf und leise und jetzt höre ich dich gar nicht mehr. Ja, anscheinend ist mir da mein erster Gesprächspartner beim Interview weggestorben oder sowas oder tot umgefallen, ich weiß es nicht. Jetzt geht mein Telefon. Warten wir es mal ab. Ja, das war am Telefon gerade der Thomas. Und der Thomas hat, beim Shadowrun-Rollenspiel heißt das Gremlins. Er hat einfach Pech, dass sein Headset alle ist. Von daher, falls ihr weitere Fragen oder Informationen benötigt, kann ich euch nur empfehlen, am Dienstag zu dieser Veranstaltung hingehen. Das Ganze findet um 20 Uhr im NRW-Mumble im Bereich der G-Sozialpiraten statt. Und ich hoffe, dass ihr dort dann genügend Informationen zu den Standpunkten und zu dem Thema Rentenpolitik in der Piratenpartei bekommt. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle von Thomas Küppers. Ich hoffe, er hat noch einen schönen Abend und wünsche euch dann auch noch alles Gute und bis dahin. Tschüss, tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.